You never said a word you did. Enrico Ostendorf.

lieben Kerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung.

sempre mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get to know, oh, oh, if I get to know. If I get to your mind. Sag ja, ja, ja, du bist die schönste Frau der Welt. Und eine ist schon okay, wenn du das auch bestellst. Du sollst es haben, wenn dir dieses Haus gefällt. Ich trau's mich nicht zu sagen, ich hab Schiss. Denn mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Chick is so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad. Egal wie viel Uhr, ich bin immer zu spät. Der Typ auf dem Sofa, der immer nur schläft. Immer nur gehen, immer nur fehlt. Der Jungs tut mir leid, was Zeit ist zu erwähnen. Ich hab doch letzten Monat diese Frau besucht. Wir waren was essen, hatten ein Rendezvous. Auf jeden Fall, sie ist jetzt meine Freundin. Noch immer, wenn ich bei ihr penne, mache ich kein Auge zu. Aber nicht wegen Sex, ich hab Schiss. Denn sie zwingt mich und sagt, du kommst mit. Und dann erzählt sie von irgendeiner Clique. Und dass ich nicht mehr rauskomme, denn alle wären informiert. Sie sagt, lass uns ein Pärchen sein. Ich würde gerne rennen, doch sie sperrt mich ein. Und ich wäre ihr Kennen im Märchenteil. Bitte, bitte, penn doch heute mal als Erster ein. Alles dreht sich nur um dich. Angelina, Brad Pitt, Jungs, glaub mir, ich hab Schiss. Denn mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad. Sie ist so bad, ey, sie klaut meinen Tank. Will nicht, dass ich gehe, beraubt meine Bank. Stellt meinen Wecker immer 3 Stunden nach. Ey, du musst mir glauben, der Scheiß hier ist wahr. Sie hat mein Handy und gibt's nicht her. Nein, ruf nicht an, denn es ist gesperrt. Und den Mac hat sie obendrein mitversteigert. Ich denke mal, dass sie mich deshalb nicht erreicht hab. Und ja, ich hab meinen Flug verpasst. Doch ich steh mittlerweile mehrs mit nem Fuß im Knast. Und neulich häng ich so allein in ihrer Bude ab. Da kommen die Cops durch die Tür und sagen, wir suchen was. Ich sag, super krass, ich bin ja eingesperrt. Ich glaube, ihr Name ist Janine und ich weiß nicht mehr. Und alles, was ich hier befinde, das gehört mir nicht. Doch leider glaubt mir, dass der Typ von der Behörde nicht. Shit, 30 Kilo Rauschgift, obwohl ich nicht mal kiff. Jungs, glaub mir, ich hab Schiss. Denn mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad, so bad, so bad. Mein Chick ist so bad. Oder was jetzt? Oh Mann, kann doch nicht dein Ernst sein, Alter. Kommt echt ab, dass du jemanden schmeißt. Jetzt warte doch mal, ey, du wirst es mir jetzt nicht glauben. Aber gestern Nacht, überkrass. Ey, du kennst doch noch die eine aus dem... Nee, die kennst du nicht, aber egal. Auf jeden Fall die... Immer so blöde Ausreden. Aber ey, jetzt warte doch mal, die gibt's wirklich. Ey, wieso sollte ich die erfinden? Ja, ich weiß, die Geschichte war erfunden, aber die ist wirklich echt, Mann. Der normale Mensch kann doch glücklich sein. Ja, aber wenn die, wenn die mein, einfach meinen Wecker verstellt, Mann. Ich weiß schon nichts dafür, wenn die mein Wecker einfach umstellt von 9 auf 10 oder auf 11. Boah, Mann, bitte seid endlich mal erwachsen. Geschichten aus dem Leben von Crow, würde ich sagen. Neue Single, Bad Chick. Jetzt gibt's Pink mit Who Knew. Ich bin Andreas Struppe, Inon. Schönes Wochenende. You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah. That's right. till now. Remember when we were such fools and so convinced and just too cool? Oh no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I'd give anything. When someone said, count your blessings now, for they're long gone, I guess I just didn't know how. I was all wrong, but they knew better. Still you said forever and ever. Who knew? Keep you locked in my head until we meet again. Until we meet again. And I won't forget you, my friend. What happened? If someone said 3 years from now you'd be lost. Schwellen sage ich ja immer, das schaffst du schön. Denn mit der 0% Finanzierung kannst du dir zu Hause jetzt ganz viele Träume auf einmal erfüllen. Zum Beispiel das neue Schlafzimmer, die neue Küche und vieles mehr. Und das bei einem Einkauf ab 1.000 Euro. Aber nur bis am 24. August. Mehr Infos auf ikea.de. Wie hört sich eigentlich Liebe an? Kennt die Antwort. Lenny Kravitz. 18. November, König Pilsener Arena, Oberhausen. Ein unvergesslicher Abend mit allen Hits und seinem neuen Album. Lenny Kravitz. Präsentiert von den NRW Lokalradios. Kulthits und das Beste von heute. Radio Kiepenkerl. Der beste Hits. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich, ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? So wie Rio mein König für die Ewigkeit. Ich war am Ende der Straße. Verlierer, Baby, doch dann hielt ich ein Cover mich vollkommen, wie ich bin. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und EMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war einer von fünf Jungs, one minute aus, dann war's vorbei. Ich sang nur noch für mich, für eine unendlich lange Zeit. Dann traf ich auf sie und sie erinnerte mich. Wir waren Welten entfernt und doch vom selben Stern. Stein. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und jetzt sing ich meine Lieder.